Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, kürzlich sah ich einen Jugendlichen mit einer Jacke, die die Aufschrift trug: Danke für nichts. Ich muss zugeben, ich habe lange darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn man sich für nichts bedankt. Bedanken für nichts? Nein. Wir Christen haben allen Grund, uns zu bedanken. Wir bedanken uns am Erntedankfest nicht für ein Nichts, sondern für alles das, was wir im letzten Jahr gegessen und getrunken haben. Erntedank. Nur einmal im Jahr? Ist das nicht viel zu wenig? Sollten wir nicht jeden Tag unser persönliches Erntedankfest feiern? Bringt uns doch jeder neue Tag eine Gebetserhörung, wenn wir beten: Unser täglich Brot gib uns heute, und das nicht nur einmal, sondern mindestens dreimal am Tag. Die Winzer in Süddeutschland sind überall berühmt wegen ihrer Originalität und ihrer Grobheit. Wenn es ein gutes Weinjahr gewesen ist, sagt der Weingärtner ganz stolz: eigenes Gewächs, eigenes Gewächs. Mit anderen Worten, eigenes Gewächs. Ist der Wein aber schlecht und gering, dann sagen sie ganz schnell: so hat's halt der Herrgott wachsen lasse. So hat es halt unser Herrgott wachsen lassen. Tun wir bitte nicht so, als wenn das nur in Süddeutschland geschehen würde. Klappt etwas in unserem Leben, buchen wir es schnell auf unser Konto. Funktioniert etwas nicht, dann sagen wir: das ist Gott entschuld. Auch in diesem Jahr hat Gott es wieder wachsen lassen, und er hat es gut wachsen lassen. Wir blicken dankbar auf diese Ernte zurück. Wir schauen dankbar auf dieses Jahr, in dem wir an keinem einzigen Tag Hunger gelitten haben. Erinnert euch mal daran, wie es in Russland war, in den 20er und 30er und 40er Jahren. Gott sei Lob und Dank. Das können wir auch sagen, wenn wir den Predigttext hören. Die Geschichte handelt, wie könnte es anders sein, von der Speisung der 5000. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: lasset die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Die Speisung der 5000. Geht euch das nicht auch so wie mir? Ich muss es euch ehrlich gestehen, ich wäre so gern dabei gewesen, als Jesus mit nur 5 Broten und 2 Fischen mehr als 5000 Menschen ein Festmahl zubereitete. Ich hätte so gern zugeschaut und gestaunt, wie das Brot in seinen Händen nicht ausging, sondern immer mehr wurde. Wärt ihr auch gern dabei gewesen? Die Menschen haben nicht nur ihr blaues Wunder erlebt, als sie Jesus nachfolgten, sondern sie wunderten sich tatsächlich, was dieser Jesus für Wunder tun kann. Und nun will ich euch etwas sagen. Ich glaube, dass wir auch heute noch solche Wunder erleben. Deshalb heißt auch der erste Punkt meiner Predigt: wer Jesus sieht, erlebt ein Wunder. Unseren ersten Blick wollen wir auf Jesus selbst werfen. Eigentlich wollte er endlich mal seine Ruhe haben. Ja, auch das hatte Jesus nötig. Er wollte nach anstrengenden Tagen mit seinen Jüngern ausspannen. Deshalb verzog Jesus sich mit ihnen in eine einsame und verlassene Gegend am See Genezareth, wo es weit und breit kein Edeka, kein Lidl und auch keine Bäckerei gab. Doch die Rechnung ging nicht auf. Die Leute liefen Jesus scharenweise am Ufer nach. Das hätte er sich doch denken können. Was macht er nun? Macht er sich vielleicht jetzt aus dem Staub? Aber all das sagte und dachte er nicht, sondern es heißt im Bericht des Evangelisten, als Jesus die vielen Leute sah, hatte er Erbarmen mit ihnen. Er schlug nicht die Hände über den Kopf zusammen, sondern er spuckte in die Hände und half den Menschen, die in ihrer Not zu ihm kamen. Jesus, der gute Hirte, hat Erbarmen mit den orientierungslosen und hungernden Menschen, die ohne ihn in die Irre gehen. Sein Erbarmen hat Heil zum Ziel. Darum schickt er sie nicht fort, sondern lehrt sie sein Wort und versorgt sie mit dem, was sie brauchen. Martin Luther sagt zu diesen Versen: So dient uns das heutige Evangelium dazu, dass wir den lieben Herrn Jesus Christus als gnädigen Vater und Herrn erkennen sollen, der uns an Leib und Seele gern helfen will. Für solche Lehre sollen wir Gott heute danken und bitten, dass er uns durch Christus mit seinem geistlichen Segen versorgen wolle. Jesus will dir helfen, an Leib und Seele. Vielleicht ist dir heute nicht zum Danken zumute, aus irgendwelchen Gründen. Wir kennen doch alle solche Zeiten, wo wir keine Lust haben zu danken, wo sich etwas anderes in den Vordergrund schiebt, wo wir uns am liebsten in das letzte Mauseloch verkriechen möchten. Nun lass mich endlich in Ruhe. Jesus schickt dich und mich nicht weg. Vielleicht sagst du dir, so wie ich bin mit all meinem Versagen, all meiner Schuld und Sünde, all meiner Lauheit, kann ich doch nicht zu Jesus kommen und ihm danken. Das ist doch alles großer Quatsch. Doch das Gegenteil ist der Fall. Du darfst heute ganz dicht bei ihm stehen und aus seinen Händen Segen empfangen. Dass wir einen solchen Herrn haben, ist auch ein Wunder, und zwar kein kleines. Wer dankt, erlebt ein Wunder. Wir lesen weiter in der Geschichte, dass Jesus die 5 Brote und 2 Fische nahm, zum Himmel aufsah, seinem Vater dafür dankte und dann die Brote brach und an die hungrigen Menschen weitergab. Glaubt ihr, dieses Wunder wäre auch dann geschehen, wenn Jesus nicht für die Brote gedankt hätte? Ich bin zwar kein Prophet, aber ich vermute doch ganz stark, ohne Danken hätte es kein Wunder gegeben. Das Dankgebet war es, was alles verwandelte. Als gedankt wurde, passierte das Wunder. Nein, das ist mir nicht bewusst, wenn ich mein Brot kaufe. Ich gehe immer erst kurz vor 8 Uhr los und freue mich, wenn es dann etwas billiger ist. Denke ich, toll, dass der Bäcker heute Morgen so früh aufgestanden ist und so schön gebacken hat? Mittags setze ich mich an den Tisch, lange kräftig zu und denke, soll ich noch Nachschlag nehmen? Ich denke doch nicht daran, dass es gut ist, nicht in der Wüste zu leben. Dass es gut ist, dass unsere Ernte nicht durch einen Hurrikan zerstört wurde. Dass es gut ist, dass ich nicht in Afrika lebe, wo Bürgerkriege und Dürrekatastrophen das Leben unerträglich machen. Und abends erlebe ich wieder eine Gebetserhörung. Da lege ich vielleicht meine Füße hoch und denke, prima, dass es mir so gut geht und immer Menschen in der Nähe sind, die mir helfen. Erntedankfest will uns sagen, lasst uns das Danken nicht verlernen, wenn wir nicht gedankenlos durch die Welt gehen wollen. Wer denkt, freut sich auch über die Ernte in diesem Jahr. Wer dankt, erkennt in ihr ein Wunder Gottes, das er vor unseren Augen auch dieses Jahr wieder vollbracht hat. Wer dankt, erkennt, dass sich das Wunder von der wundersamen Brotvermehrung auch in diesem Jahr vor unseren Augen ereignet hat. Wie viel haben wir im Frühjahr oder im letzten Winter in die Erde gelegt? Ein Samenkorn. Und was ist daraus geworden? Eine Ähre mit 100 Körnern. Wundersame Vermehrung. 1000, ja millionenfach auf unseren Äckern und Feldern geschehen. Eine Frucht, die wieder Frucht bringt. So war es schon am ersten Tag dieser Welt, und so hat es angehalten bis heute. Sicherlich, das Wunder wäre nicht ohne unsere Arbeit möglich gewesen. Aber dennoch ist in meinen Augen der Prozess des Säens, Wachsens und des Reifens sowie der Ernte ein Wunder unseres Gottes. Gottes Wunder zeigt sich nicht nur in der wunderbaren Brotvermehrung, sondern auch darin, dass er die Erde täglich erhält. Nur der erlebt es auch als ein Wunder, der dafür dankt, der wie Jesus den Blick zum himmlischen Vater emporhebt und sagt: Danke, Vater, dass du auch in diesem Jahr alles wohlgemacht hast. Wer so dankt, der ist dabei, wenn täglich Gottes Wunder auf dieser Erde geschehen. Deshalb sind wir auch heute hier. Wie heißt es so schön in dem Lied: Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt. Wer dankt, der erlebt Wunder. Und der dritte Teil meiner Predigt: Wer teilt, erlebt ein Wunder. In unserem Text heißt es: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Was ist das aber für so viele? Ohne den Jungen, der seine Brote und Fische Jesus gab, wäre auch kein Wunder passiert. Was wäre geschehen, wenn der Junge gesagt hätte: Bei euch tickt es wohl nicht ganz richtig. Das sind meine Brote und das sind meine Fische, die brauche ich für mich selbst. Die Welt und die Christenheit wäre um ein Wunder ärmer. Er gehört zu diesem Wunder dazu, der Junge und die Jünger, denen Jesus die Anweisung gibt, die Brote auszuteilen. Gott tut Wunder, aber oft tut er dieses nicht an seinen Knechten und seinen Mägden vorbei. Er kann und will uns benutzen, damit andere Menschen Wunder erleben. Wunder erleben wir auch immer wieder bei einem anderen Essen. Ich meine das Abendmahl. Da wiederholt sich das, was wir gerade gehört haben. Da steht uns doch auch nur wenig Essen und Trinken zur Verfügung. Mit einem Schluck Wein und einem Bissen vom Brot werden wir geistlich satt bis oben hin. Das Abendmahl ist, so wie es Luther sagt, Evangelium zum Essen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich werde satt, wenn ich in Jesus hineinbeiße, wenn ich ihn mir schmecken lasse. Am Erntedankfest sagen wir Dank für die Mittel zum Leben, für die Lebensmittel. Danke für nichts? Nein, danke. Die Rechnung für ein solch undankbares Verhalten werden die Menschen bekommen. Garantiert. Der Herausgeber einer Tageszeitung in den USA bekam in der Herbstzeit folgende Zuschrift eines reichen Farmers, der überall als Spötter und Gottesleugner bekannt war. Sehr geehrter Herr, es ist jetzt Oktober und die Ernte ist eingebracht. Dieses Jahr habe ich einen Versuch unternommen, der Sie und die Leser Ihrer Zeitung sicherlich interessieren wird. Im Frühjahr habe ich jeden Sonntag gesät, anstatt in die Kirche zu gehen. Während des Sommers habe ich jeden Tag auf dem Feld gearbeitet, während auf den anderen Farmen geruht wurde. Und jetzt im Herbst habe ich jeden Sonntag geerntet und gepflügt. Meine Ernte ist wesentlich besser und ergiebiger als die Erträge aller meiner Nachbarn, die nur wochentags gearbeitet haben und jeden Sonntag in der Kirche waren. Was sagen Sie nun dazu? Der Herausgeber der Zeitung veröffentlichte diesen Brief in der nächsten Ausgabe seines Blattes und unter diesem Brief schrieb er als einzigen Kommentar lediglich: Gott präsentiert seine Rechnung nicht immer schon im Oktober. In der Tat, manchmal kann es schon eine Zeit lang dauern, bis Gott uns seine Rechnung präsentiert. Aber sie wird kommen. Schon jetzt können wir sie beeinflussen mit unserem Verhalten, auch den Lebensmitteln gegenüber, die Gott uns schenkt, damit wir nicht zu hungern brauchen. Der Erntedanksonntag will uns aber nicht nur darauf hinweisen, dass wir gegenüber dem Geber aller Gabe dankbar sein sollen, sondern er will uns auch daran erinnern, dass wir mit vollem Bauch verhungern können, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das sagt die Bibel. Wer davon täglich lebt, der braucht keine Angst vor Gottes Rechnung zu haben, die der Herr ihm eines Tages präsentieren wird. Wer Jesus sieht, erlebt ein Wunder. Wer Jesus dankt, erlebt ein Wunder. Und wer teilt, erlebt ein Wunder. Dazu segne uns unser guter Gott. Amen.